Kundgabe 3988. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.3.1947. Gottes Wort, größte Gnadengabe. Große Gnade wird euch zuteil durch Zuleitung meines Wortes. Ihr steht mit dem geistigen Reich in Verbindung. Ihr lebet nicht mehr nur in dieser Welt, sondern die eigentliche Heimat könnet ihr betreten jederzeit und euch von dort Kraft holen für alle Nöte und Leiden der Erdenzeit. Und ihr könnet jene durch gläubiges Gebet mir anvertrauen und mich bitten, es für euch zu tragen. Denn ihr habt durch mein Wort Kenntnis von meiner übergroßen Liebe, Allmacht und Weisheit und wisset euch, so ihr glaubet, stets geborgen in meinem Schutz. Das Wissen darum vermittle ich euch durch mein Wort. Und so es direkt aus den Himmeln euch geboten wird, ist euch auch das Glauben daran leichter gemacht. Denn was ich euch kundtue, bewahrheitet sich. Und also könnet ihr jeden Zweifel fallen lassen. Ihr könnet, so ihr noch schwachgläubig seid, nur mein Wort ausleben und also die Probe aufs Exempel machen. Und ihr werdet erkennen, dass mein Wort Wahrheit ist, dass es mein Wort ist, das euch geboten wird aus der Höhe. Ihr empfanget eine für euch unfassbare Gnadengabe, ein Geschenk, das ihr nicht genug würdigen könnet, denn es setzt euch ständig in die Lage, selbst Licht und Kraft austeilen zu können und also ein großes Werk der Nächstenliebe zu verrichten und dadurch erlösend auf Erden zu wirken und selbst überaus schnell zu reifen an eurer Seele. Meine Liebe gibt euch jede Möglichkeit eines raschen Aufstiegs, doch ihr müsstet auch selbst alles beitragen, dass die Gnadengabe an euch wirksam werden kann. Denn dies ist allein von eurem freien Willen abhängig, ob und wie weit ihr meine Gnadengabe nützet. Ihr müsstet euch dessen bewusst sein, dass es ein Geschenk von mir ist, das ihr in eurem Reifezustand nicht verdienet, das aber meine Liebe euch zuwendet, um euch würdiger zu machen, auf dass ihr euch mir nahen könnet. Und darum müsstet ihr vorerst mein Wort befolgen. Ihr müsstet ihm Glauben schenken, dass sich euer Reifezustand erhöht, so ihr tut, was ich durch mein Wort von euch verlange. Dann werdet ihr auch die Wahrheit meines Wortes erkennen an seiner Auswirkung und meine Gnadengabe als ein außerordentliches Geschenk dankbar entgegennehmen. Würdiget es, werdet nicht lau und träge, sondern lasset die Zuleitung meines Wortes für euch ein ständiges Wunder sein, das euch mit Dank und Liebe erfüllt gegen den Spender. Wisset, dass ihr einen überaus großen Vorteil haben könnet, so ihr nicht achtlos daran vorübergeht. Haltet euch eure Unwürdigkeit vor Augen und bemüht euch, meiner Liebe und Gnade würdig zu werden, indem ihr meinen Willen erfüllet, den ich euch durch mein Wort kundgebe. Schätzet die Gnadengabe, indem ihr sie immer wieder auf euch wirken lasset. Vertiefet euch in mein Wort. Nehmet es hungrigen Herzens entgegen und lasset euch erquicken. Denn eure Seele benötigt Stärkung und Labung, auf dass sie ausreifen kann, noch auf Erden. Und also gebe ich euch die Nahrung der Seele, geistiges Brot und lebendiges Wasser. Ich speise und tränke euch ständig durch mein Wort, das aus der Höhe euch geboten wird, weil ich euch liebe und euch selig machen will. Amen.